Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Es ist immer noch warm in Münster und wieder sitzen wir leicht schwitzend vor unseren Mikrofonen, um diese Sendung aufzunehmen. Und ihr hört sich schon lachen. Wie immer bei mir ist meine Frau, meine Partnerin bei diesem Projekt, Alexa. Hallo allerseits. Genau, hallo Alexa und natürlich meine Person Alexander. Wie immer an dieser Stelle in der Einleitung vielleicht einige Informationen wieder, was wir an unserer Homepage gemacht haben. Das ist in der Tat im Moment noch so, dass sich ständig was Neues tut. Wir haben die Startseite nochmal etwas überarbeitet, etwas aufgeräumt, ein neues Farbschema installiert. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe das in der letzten Folge schon angekündigt, wir haben unser eigenes neues Forum freigeschaltet. Das hatte ich zwar mit einer Zeitachse von 14 Tagen angekündigt, ging dann doch alles viel schneller und ich muss auch gestehen, bei den 14 Tagen, die ich im Podcast angekündigt habe, habe ich das nach der alten Scotty-Manier von Raumschiff Enterprise getan. Das ist übrigens ein guter Tipp für euch, für euer Arbeitsleben. Gebt erstmal eine extrem hohe Zeit an, die im Prinzip doppelt so hoch ist wie die Zeit, die ihr maximal kalkuliert. Also wenn ich sage 2 Wochen, habe ich persönlich damit gerechnet, dass ich maximal 1 Woche brauche, um das zu installieren. Und diejenigen, die unsere Homepage verfolgt haben, werden festgestellt haben, dass ich es, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag schon freigeschaltet hatte. Macht sich immer gut. Hoch rangehen, für sich selber weniger planen, wenn es dann noch schneller fertig ist, dann hat der Arbeitgeber immer den Eindruck, man hat ein Wunder getan. Schaut mal vorbei im neuen Forum. Es hat, finde ich, sehr gewonnen. Wir haben jetzt ein werbefreies Forum, das wir selber hosten können. Alle Inhalte bleiben bei uns. Und wir haben auch schon wieder neue User im Forum. Und wie ich gerade sehe, ist also gerade noch ein neuer User dazugekommen. Alexa, während wir die Sendung gerade aufnehmen, finde ich ganz amüsant. Also, schaut vorbei ins Forum. Dort geht Hoaxilla immer weiter und wir verlinken da neue Informationen, andere Dinge. Und ja, schaut es euch mal an. Und die ein oder andere hat jetzt schon begonnen, mit uns zu diskutieren. Das finde ich ganz toll. Ja. Ihr dürft auch gerne kritisch euch äußern. Ihr dürft uns auch gerne mal loben. Da haben wir natürlich auch nichts gegen. Aber wir stellen uns natürlich jeder Kritik. Und da wir selber ja auch skeptisch in unserer Grundausrichtung sind, sind wir mit Sicherheit keine Leute, die schlechte Laune bekommen, wenn man sagt, das gefällt uns nicht oder macht das doch mal besser. Kommt vorbei, schaut es euch an und diskutiert mit uns im Forum. Schaut zu, mach mit. Schaut zu, mach mit, ja. Aus welcher alten Fernsehserie war das denn? Ja, das müssen wir mal rausfinden. Mir fällt es gerade nicht ein. Die Fußball-WM ist ja vorbei. Viele unter euch werden wahrscheinlich sagen, hurra, hurra, endlich kein Fußball mehr. Alex und ich haben das schon auch verfolgt, ohne das jetzt ganz publik zu machen. Aber eine Sache, die natürlich im Rahmen der Fußball-WM medial auch sehr hochgekocht ist und darüber müssen wir heute diskutieren, ist Paul, der Krake. Da müssen wir jetzt mal dran gehen und müssen sagen, wie kann es sein, dass dieses Tier tatsächlich hellseherische Fähigkeiten hat? Und wir haben uns mal ein bisschen umgetan, haben ein bisschen noch recherchiert und ja, also wir hatten vorher schon so eine Grundidee davon, was vorgefallen sein mag und warum dieser Krake die Zukunft vorhersagen konnte, aber wir wollen das gerade nochmal zusammenfassen, also werden wir euch mal kurz erklären, ob das jetzt wirklich ein Tier mit hellseherischen Fähigkeiten ist oder nicht. Das passt. Ich habe noch gar nicht gesagt, um was es heute thematisch im Schwerpunkt gehen soll. Eigentlich auch ganz gut. Unser Themenschwerpunkt heute, den wir nachher behandeln werden, ist das Thema ESP. Alexa, vielleicht definierst du gerade, was ESP ist an der Stelle. Ja, also ESP ist oder ESP ist ein englischer Begriff, eine Abkürzung, nämlich Extrasensory Perception. Übersetzt heißt das so viel wie außersinnliche Wahrnehmung. Genau, also das wird unser Thema der Woche nachher sein. Und natürlich passt zu diesem Thema außersinnliche Wahrnehmung, Hellsehen, natürlich auch unser Krakenorakel. Und es gibt so ein, zwei Punkte, die sollte man jetzt beachten, wenn man davon, bevor man sagt, dieses Tier ist hellseherisch. Also zunächst mal die Anzahl der Vorhersagen und die Art der Vorhersagen, die Paul geleistet hat. Also Paul hat 8 Vorhersagen jetzt getroffen und das ist eine Wahrscheinlichkeit, er lag ja 8-mal richtig, von 1 zu 256. Das ist jetzt nicht so wirklich beeindruckend, wenn man statistisch daran geht. Das ist ungefähr so, als ob ihr eine Münze 8-mal werft und ihr habt 8-mal Kopf. Das kann durchaus passieren und dann ist das nicht so, dass das Raumzeitgefüge um euch herum zerstört ist, sondern das ist ganz normal im Rahmen der Statistik. Das ist zwar schon auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Interessant, dass Paul jetzt keine weiteren Voraussagen mehr tätigen soll, nach dem Motto, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wer weiß, wie sich dann die Entwicklung weiter gestaltet hätte sonst. Genau, das ist natürlich für das Sea Life Center in Oberhausen jetzt eine tierische Werbung und er hat jetzt nicht mehr falsch gelegen und jede weitere Vorhersage, die er treffen würde, würde das im Zweifel zwar kaputt machen, dann würden nicht mehr so viele Leute kommen in das Aquarium. Wir wollen ganz kurz ausführen, ohne da ganz in die Tiefe zu gehen, was passiert sein konnte, warum Paul offensichtlich so gut gelegen hat. Also eine Theorie, und zwar eine ziemlich gute Theorie, ist, dass Kraken grundsätzlich auf Rot ansprechen. Und jetzt wird es natürlich sicherlich den einen oder anderen Biologen geben, der sagt, Kraken sind aber gar nicht in der Lage, Farben wahrzunehmen oder Farben zu sehen. Darauf sind die Augen nicht ausgerichtet. Das haben Untersuchungen ergeben. Das ist auch korrekt, aber grundsätzlich müssen Kraken schon irgendeine Art und Weise der Farbwahrnehmung, auch wenn es auf einer anderen Ebene ist, als wir das haben. Denn eine Krake kann sich auch dem Untergrund ja anpassen, farblich. Ne? Wir wissen ja alle, dass Kraken die Farben verändern können. Und wenn er keine Möglichkeit hat, das irgendwie wahrzunehmen, was unter ihm ist, dann würde er das eben nicht können. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, diese neuen Gehirne, die da immer proklamiert werden, sind im Prinzip kleine Nervenknubbelzentren. Also diese neuen Gehirne zusammen machen ihn ungefähr so intelligent wie eine Ratte, Alexa. Ne? So war das irgendwie. Ja, genau so. In Relation, ja. Also das mal noch am Rande. Also neuen Gehirne klingt ganz mächtig, aber wenn die halt ganz klein sind, dann ist das auch nicht so eindrucksvoll. Also die Farbe Rot scheint einen entscheidenden Vorteil zu haben, wenn man jetzt mal schaut, da hat Paul sich auch eher gerne auf Deutschland gestürzt. Zum Zweiten ist es so, dass der Einfluss von Helligkeit auch einen Einfluss gehabt haben wird, also Kraken tendieren in der Regel eher zu hellen Bereichen und bevorzugen horizontale Linien und die deutsche Fahne mit dem Rotanteil ist natürlich, wie ich eben schon sagte, da geradezu prädestiniert. Und dass eben Serbien und Spanien präferiert wurden, ist durch die höhere Helligkeit dieser beiden Flaggen unter Umständen zu erklären. Und das einzige Problem dabei ist, dass die argentinische Flagge, da hätte dann Paul, weil das noch mehr horizontale Linien hat und die sind in Relation dann auch wieder hell, da hätte er umspringen müssen. Da hat das nicht getan. Vielleicht war da irgendwie dann die leckere Muschel auf der anderen Seite. Auch das ist natürlich ein Eindruck. Also eine Krake kann über ihre Arme auch so Duftstoffe im Wasser aufnehmen. Und auch das mag mit Sicherheit einer der Gründe gewesen sein. Es gibt also letztendlich mit Sicherheit eine Vielzahl von Erklärungen, warum Paul so gut die Vorhersagen gemacht hat. Vielleicht war auch die Größe der Muschel entscheidend und derjenige, der die Kisten präpariert hat, hat so eine gewisse Vorahnung gehabt. Also ganz viel, was da zusammenspielt. Und mit Sicherheit kann man sagen, dass ein Tier, das vom Intelligenzquotienten her ungefähr so ist wie eine Ratte, nicht in der Lage sein wird, das vorherzusagen. Eine Mischung vieler Gründe, warum Paul das getan hat. Und die werden auch ihre Gründe haben, wie Alexa vorhin schon sagte, warum Paul ab jetzt keine Vorhersagen mehr treffen wird. Immerhin haben wir jetzt damit fast sowas wie Punxsutawney Phil. Da könnten wir auch mal eine Sendung machen. Aber das Murmeltier, das in den USA regelmäßig im Februar am Groundhog Day die Dauer des Winters voraussagt. Hallo und herzlich willkommen bei Hoaxilla, heute die 8. Folge. So wäre das dann am Groundhog Day, wer den Film dann kennt. Dann würde es jetzt wieder von vorne losgehen und wir werden eine Endschussschleife. Ja, Punxsutawney Phil macht das aber jedes Jahr einmal. Paul soll jetzt ja genau. Weitergeschickt werden. Also insofern ist das der entscheidende Unterschied. Du weißt, wie viele Phils es schon gegeben hat. Ja, ob das immer der gleiche war. Aber erstaunlich, dass sie da immer ein Murmeltier finden, was dann auch wieder hellseherische Fähigkeiten hat. Naja, vielleicht ist da auch im Hintergrund ein Meteorologe, der dem Tier was einflüstert. Also das mal zu Paul, zur Einleitung. Und Alexa, dann würde ich sagen, um uns noch weiter einzustimmen auf das Thema ESP, machen wir jetzt erstmal die Story der Woche, die so im Großen und Ganzen auch mit dem Themenkomplex zu tun hat, oder? Ja. Genau, dann kommen wir jetzt zur Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche behandelt diesmal wissenschaftliche Studien, nach denen wir nur 10% unseres geistigen Potenzials oder unseres Gehirns nutzen. Die Tatsache, dass wir die brachliegenden 9/10 mit teuren Trainingsprogrammen aktivieren könnten und damit unser geistiges Potenzial natürlich ins Unermessliche steigern könnten. Teilweise gibt es sogar Ansätze, die besagen, dass wenn wir beginnen, die auch das restliche Potenzial auszuschöpfen, der Mensch fähig ist zu Dingen wie außersinnlichen Wahrnehmungen, Hellsehen, Telepathie und so weiter und so fort. Interessant. Manchmal habe ich den Eindruck, ich nutze nur 2% meines Gehirns. Ja, das geht mir auch so. Insbesondere, wenn es besonders heiß ist und man wieder so in Büro rumbrütet irgendwie. Ja, exakt. Ja, wir werden das mal nachher auflösen, ob an diesen Studienergebnissen wirklich was dran ist oder ob es doch eben vielleicht anders gelagert ist. Und ja, da wir jetzt ja schon quasi in der Story der Woche die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu außergewöhnlichen Fertigkeiten wie Hellsehen und Wahrsagen drin hatten, würde ich sagen, gehen wir zum Thema der Woche über und beschäftigen uns da ein bisschen ausführlicher mit diesen Gesichtspunkten. Thema der Woche. Ja, heute ist dann eher so, dass Alexa ein bisschen mehr den Themenschwerpunkt der Woche behandeln wird. Letztes Mal hatte ich ja mit dem außerirdischen Leben einen großen Redeanteil. Und Alexa, würde ich sagen, ich räume jetzt mal das Feld für dich und ESP, Extrasensory Perceptions. Und dann mach uns mal schlau, was es mit diesen Phänomenen auf sich hat. Gerne. Die Phänomene der außersinnlichen Wahrnehmung gliedern sich in verschiedene Bereiche und sind eigentlich in das große Themengebiet der Parapsychologie einzuordnen. Die Parapsychologie untersucht diese Phänomene mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Methoden. Darüber könnte man eigentlich nochmal eine eigene Sendung machen. Das soll hier nur ganz kurz angedeutet werden. Die verschiedenen Formen der außersinnlichen Wahrnehmung sind zum Beispiel Telepathie, also direkte Informationsaufnahme ohne Übermittlung durch die uns bekannten Sinnesorgane. Dann gibt es Hellsehen, das ist eine außersinnliche Wahrnehmung eines zeitgleichen Ereignisses. Es gibt das Hellhören, also die Fähigkeit, Personen aus der Zukunft oder fernen Vergangenheit sprechen zu hören. Unsere alte Wohnung, die war übrigens, also vielleicht nicht hellhörig, aber sehr hellhörig, wenn du dich erinnerst. Das ist auch schon. Aber wer weiß, ob das die Vergangenheit war. Na, vielleicht haben wir die Zukunft gehört, ich weiß es nicht. Ja. Und dann als letzten Punkt gibt es noch die Präkognition. Das ist natürlich mehr oder weniger so einer der interessantesten Teile, nämlich das Vorausahnen von bestimmten Ereignissen. Diese Phänomene beschäftigen die Menschen natürlich nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit. Vor allen Dingen die Präkognition ist ein ganz wichtiger Bereich, der auch wunderschöne historische Beispiele bietet. Wenn man dann nur mal an Nostradamus denkt zum Beispiel, über den wir unbedingt mal eine eigene Sendung machen müssen. Ja. Genau, als Prophet, der, ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß nicht, wie vielen Versen die Zukunft gesehen hat und niedergeschrieben hat. Genau, es ist uns ja in der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen, dass wir unbedingt mal einen Schwerpunkt Nostradamus machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also wichtig ist nur in dem Zusammenhang, dass gerade in letzter Zeit auch immer mehr die Wissenschaft sich vornimmt, diese Phänomene zu erforschen und dazu sehr wissenschaftlich anmutende Versuche aufbaut und Experimente aufbaut. Die müsste man dann wirklich sich mal im Einzelnen anschauen, ob sie dann tatsächlich so lupenrein sind. Und es gibt tatsächlich Experimente, die zu dem Ergebnis zu kommen scheinen, dass es so etwas wie außersinnliche Wahrnehmung gibt. Und zwar vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Beeinflussung von Maschinen oder überhaupt von Ereignissen, die eigentlich dem Zufall zuzuordnen sind, durch das menschliche Gehirn oder den menschlichen Geist sozusagen. Mhm. Also die Frage ist, Mind over Machine, also die Gedanken dominieren sozusagen die Maschinen. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Genau. Und da ist ja so ein grundsätzlicher Gedankengang, der dahinter steckt. Wie beschreibt man das? Also in der Quantenphysik und Quantenmechanik hat man ja so den Schluss gezogen, dass die Beobachtung bestimmter Phänomene diese Phänomene schon beeinflusst. Das ist ja eine relativ bekannte Sache. Ja. Ich meine, dass Heisenberg war der Erste, der das sozusagen dann so auch definiert hat in seiner Unschärferelation. Und das Problem dabei ist allerdings, dass also die Anhänger von ESP wollen so ein bisschen darauf hinaus zu sagen, diese Beeinflussung von Ereignissen oder Dingen ist auch im Großen so. Also nicht nur im subatomaren Bereich, sondern die Gedankenkraft, wie auch immer die definiert sein mag, kann eben dann auch die materielle Welt, also nicht nur die subatomare Welt kann beeinflusst werden, sondern auch die atomare Welt, Makrowelt sozusagen. Und das ist ein Trugschluss, der immer gerne genommen wird und etwas, was ja scheinbar immer nicht beachtet wird, dass eben das, was in der Quantenmechanik gilt, eben nicht für unsere Makrowelt gilt, sondern da gelten eben immer noch andere Gesetze. Und das ist ja auch diese Suche nach der Weltformel, auch darüber könnten wir mal eine Sendung machen. Das ist ja genau der Versuch, eine mathematische Systematik zu finden, wie man eben genau diese Ereignisse der Quantenmechanik mit der derzeitigen, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Makrowelt, zusammenbringen kann, weil das funktioniert noch nicht. Das sind zwei völlig getrennte Theoriesysteme. Ja. Und erstaunlich finde ich aber, entschuldige, ich unterbreche dich, dass Universität, also wirklich hochrangige Universitäten wie Princeton zum Beispiel sich ganz intensiv mit solchen Experimenten beschäftigen. Da gibt es das Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, kurz PEAR, das eine Vielzahl solcher Experimente durchgeführt hat und sogenannte Random Event Generators benutzt. Diese REGs, wie sie auch genannt werden, simulieren sozusagen das Werfen einer Münze, also die Tatsache, ob man dann eben Kopf oder Zahl herausbekommt. Normalerweise müsste sich nach einer bestimmten Anzahl von Versuchen das sozusagen ausgleichen, also es müsste genauso auf Kopf kommen wie Zahl kommen. Es ist jetzt aber die Theorie aufgestellt worden, dass Menschen, die nicht mal im selben Raum sein müssen mit diesen REGs, den Ausgang dieser Apparatur beeinflussen können. Das heißt, sie können sozusagen eine Normabweichung herbeiführen, eine statistische, sodass dann nicht gleich oft Kopf oder Zahl kommt, sondern zum Beispiel öfter Kopf. Genau. Also man muss dabei wissen, das will ich gleich nochmal einschieben aus meinen Statistiktagen, wo ich immer so ein bisschen geschwitzt habe. Es ist nicht ganz einfach, einen Zufall zu generieren. Das ist so eine Besonderheit, über die man sich eigentlich keine Gedanken macht. Also Münzwurf zufällig hinzubekommen, also ich sag mal, je größer das N ist, desto besser wird das dann, also ich sag mal N gleich 1000, wenn man 1000 mal eine Münze wirft, dann nähert man sich immer dem Effekt an, dass man 500 mal Kopf, 500 mal Zahl hat. Natürlich ist das beeinflusst davon, wie ich die Münze werfe, wie ich die Münze fange, wo die Münze hinfällt, wie der Wind weht, wie die Temperaturen sind, wie das Metall ausgedehnt ist, und gleiches gilt zum Beispiel für einen sechsseitigen Würfel, den würfel ich dann auch, und auch da müsste die Wahrscheinlichkeit immer 1 zu 6 sein. Und in der Statistik spricht man immer dann, wenn man sagt, das ist vernünftiger Zufall von einem sogenannten Laplace-Würfel zum Beispiel. Das war ein berühmter Mathematiker. Und das ist eben, wenn man sagen will, wir gehen von einem wirklich realen Zufall, der normal verteilt ist, aus, dann haben wir einen Laplace-Würfel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 6. Das ist in der Realität meist nicht so, auch wenn das ein guter Würfel ist. Und diese REGs, die Alexa gerade vorgestellt hat, die muss man eben auch vor diesem Hintergrund etwas skeptisch beobachten. Das sind Maschinen, die sollen Zufälle generieren. Und jetzt ist zum Beispiel so, dass jeder sagt, naja, kann man ja auch einen PC nehmen. Da gibt es ja eine Zufallsfunktion in jeder Programmiersprache und dann drücke ich auf den Knopf und dann kriege ich eine zufällige Zahl. Und auch da muss man wissen, dass diese Zufallszahlen, die zum Beispiel vom PC generiert werden, eben nicht zufällig sind, sondern da gibt es einen Algorithmus, eine mathematische Formel, die aus der Systemzeituhr, die ja in einem PC drin ist, da läuft ja eine Uhr mit, sonst würde Windows uns ja zum Beispiel nicht oder Linux oder welches System auch immer die Uhrzeit anzeigen. Und das ist ja ein Zahlenwerk, diese Uhrzeit, und da gibt es also einen Algorithmus, der über dieses Zahlenwerk geschickt wird, und dann kommt am Ende eine Zahl raus, und das ist eine Zufallszahl. Aber die ist immer beeinflusst, auch durch den Algorithmus und von der jeweiligen Uhrzeit, wann man diese Zufallszahl anfordert. Also insofern, das muss man bei all dem, was wir jetzt gleich diskutieren, einfach nochmal im Hintergrund haben. Eine Maschine zu haben, die wirklich guten Zufall produziert, ist nicht ganz einfach, und wir haben ein bisschen recherchiert und ich selber bin noch nicht ganz befriedigt, wie diese REGs wirklich aussehen, von denen jetzt gesprochen wird. Das einfach nur nochmal, damit man das, was Alex jetzt gleich nochmal stellt, so ein bisschen kontextuell einordnen kann, was jetzt kommt, weil das ist relativ entscheidend, dass man sich vielleicht ein bisschen blenden von dem, was Alex jetzt gleich schildert. Ja, also der Beginn oder das Grundexperiment haben wir gerade geschildert. Der Effekt ist dann eben angeblich ganz konkret spürbar, nämlich eine Verlagerung zum einen oder zum anderen Ergebnis. Man müsste sich diese Studien und die Ergebnisse mal genauer anschauen, um das nachzuprüfen. Ich glaube nicht, dass uns das so einfach möglich sein wird. Deswegen nur so viel erstmal zu diesem Thema. Die Besonderheit oder das, was mich jetzt wirklich stutzig gemacht hat bei diesen Experimenten, ist sozusagen die Weiterführung des Ganzen, nämlich die These, dass wenn man Personen an diesem Experiment beteiligt, die eine emotionale Bindung haben, also zum Beispiel ein Paar, ein Liebespaar, dann sei der Effekt umso stärker. Und das ist dann der Punkt, wo wirklich ich als Skeptikerin sehr stutzig werde und mich wirklich frage, ob da nicht der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Denn man muss sich mal vor Augen führen, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Experimenten oder was möchte der Mensch damit beweisen? Also meiner Meinung nach sind das zwei Dinge. Nämlich zum einen der Wunsch des Menschen nach Verbundenheit mit den Mitmenschen und dem Weltgefüge und zum anderen die Suche nach einem Sinn, wo man sonst normalerweise eigentlich nur Zufall erkennen kann. Das steckt meiner Meinung nach hinter diesen ganzen postulierten Psi-Phänomenen. Das wird immer wieder deutlich, vor allen Dingen, wenn es dann hinterher darum geht, jemand hat hellseherische Fähigkeiten oder behauptet hellseherische Fähigkeiten zu besitzen und stellt dann diese Fähigkeiten der Polizei zur Verfügung, um Verbrechen aufzuklären. Oder es geht sogar so weit, dass er eben Erscheinungen hat, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied stirbt oder zu einem Unfall oder einen Unfall hat, ähnliche Dinge. Also man muss auch einfach mal dahinter blicken und sehen, was da psychologisch und auch kulturell dahinter steckt. Genau, wir könnten natürlich jetzt hier mal das Live-Experiment machen, Alexa, und ich würde ja schon sagen, dass wir beide ein sehr emotional verbundenes Paar sind und wir könnten jetzt ja einmal ganz kurz an den REG in Princeton denken und könnten die mächtige Experiment versauen, jetzt mal die Zufälle dahin machen, aber das lassen wir natürlich bleiben, weil die ja, haben also die Forscher, die diese Experimente durchführen, die sagen tatsächlich, also Zeit und Raum spielen da keine Rolle, das heißt natürlich Zeit schon irgendwie, aber der Raum vor allen Dingen eben nicht, also die Menschen müssen nicht im selben Raum mit dieser Maschine sein, sollen es eigentlich auch so gar nicht, damit sie die nicht auf irgendwelche anderen Arten und Weisen beeinflussen können, sondern die sind schon räumlich getrennt davon. Wer weiß, über welche Entfernung das noch funktioniert. Also das Spannende dabei ist ja letztendlich, und da steckt ja dahinter, außersinnliche Wahrnehmung, und das ist die Besonderheit, über die wir heute ja hier reden, zu denen ja letztendlich auch ein Gebet gehören kann. Also das ja, ist ja, genau. Wenn wir dann den religiösen Kontext dazu nehmen, ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bete und durch das Gebet kann ich dann Ereignisse beeinflussen. Wir haben die Fußball-WM gerade hinter uns und wir haben gesehen, dass die sich bekreuzigt haben, die Spieler und Trainer, und jeder hat dann gebetet. Und ich frage mich dann an der Stelle immer, wie soll denn der arme Gott entscheiden, wem er jetzt den Sieg zuspricht und wem nicht? Aber das ist im Prinzip das Gleiche. Also irgendwie mit Gedankenkraft, entweder durch das Gebet, da ist es dann eine höhere Macht, etwas beeinflussen. Oder jetzt kommt man dazu zu sagen, na gut, wenn man den Gottgedanken da nicht haben möchte, wir untersuchen das erstmal wissenschaftlich, wir finden Belege dafür und können es im Moment nicht erklären. Aber also der Versuch, etwas Außersinnliches, etwas Übersinnliches wieder in Wissenschaft zu packen. Also das sind so zwei Welten, die gar nicht ineinander passen. Und das ist das Paradoxe daran. Also eben zwei Dinge, die überhaupt nicht zueinander gehören, dann doch versuchen, durch Experimente zusammenzuführen. Und wenn das eins belegt, diese Experimente, dass jemand in Ungarn in der Universität Princeton etwas beeinflussen kann, dann das offensichtlich eine Sache nur recht haben, das ist die Chaos-Theorie. Denn ob der Mensch das in Ungarn ist, der das beeinflusst, oder ein Schmetterling in Burma, der gerade an einem Wasserball vorbeifliegt, das weiß kein Mensch und das kann man auch wissenschaftlich gar nicht zusammenfassen. Also insofern, das muss man bei dieser ganzen Diskussion, das klingt immer alles ganz spannend und statistisch kann man alles schön rechnen und eine kleinste Abweichung könnte ja auch schon signifikant sein dann, aber man muss natürlich immer den ganzen Kontext dabei beachten, wenn man solche Dinge sich anschaut. Und eben weil die ganze Welt natürlich in diesen Experimenten eine Rolle spielt, gibt es seit einiger Zeit das sogenannte Global Consciousness Project. Das ist im Prinzip eine unglaubliche Menge an Datensammlungen, die eben genau diese Grundlage nutzt, die wir eben geschildert haben, nämlich die der REGs. Mhm. Man hat sogar die Möglichkeit, als normaler PC-Nutzer, ähnlich wie bei SETI at Home, sich anzuschließen an dieses Netzwerk und dann eben selbst mitzuhelfen, eben Daten zu liefern. Und diese Datenerhebung ist im Prinzip nichts anderes als eine ständige Ausgabe von zufallsgenerierten Zahlen, die sich dann, wenn das globale Bewusstsein sich auf bestimmte Dinge konzentriert, dann statistisch verschiebt. Genau. Also immer wenn eine statistische Abweichung einer Zufallszahl stattfindet, dann gibt das System einen anderen Laut her und also einen Beleg, den sie anführen dafür, dass dieses System funktioniert, ist der 11. September 2001, ja, wo sozusagen 4 Stunden vor dem Ereignis dieses System eine starke Abweichung von Zufällen wahrgenommen hat. Und das nehmen sie sozusagen als Beleg dafür, dass das globale Bewusstsein die Anschläge vorhergeahnt hat. An der Stelle kann ich dann schon mal sagen, dass ich da zu dem Zeitpunkt nicht Bestandteil des globalen Bewusstseins war, weil ich da gerade aus irgendeinem Grund einen Mittagsschlaf gehalten habe. Du hast mich ja damals geweckt, nachdem das erste Flugzeug in die Türme eingeschlagen ist. Also an mir kann es nicht gelegen haben. Wir können uns aber mal gerade den Spaß machen. Das wird zwar nicht so laut sein, aber ich kann mal die Seite gerade aufrufen, weil die haben das natürlich auch ganz toll gemacht. So, man hört dann einen Herzschlag und immer wenn ein anderes Geräusch kommt, dann weicht sozusagen etwas gerade von diesem regelmäßigen Herzschlag, von dem ruhigen Puls des globalen Bewusstseins ab und dann hört man ein Ding oder ein Ping und ich werfe das jetzt hier mal an am PC und dann hoffe ich mal, dass man die Geräusche hört. Wir posten nachher auf alle Fälle aber auch nochmal den Link und dann könnt ihr euch das selber angucken. Das ist ein Java-Applet und ich lasse das jetzt mal laufen. Also jetzt hört ihr den Herzschlag. Jetzt denkt doch mal alle, ach ja, es ist ja zeitverzögert. Ha, da war ein Ausschlag. Das war ich. Warte mal, ich denke nochmal ganz doll. Denk mit, wenn wir lieben uns, dann wird das noch stärker. Okay, ich konzentriere mich. Ah! Das waren wir. Also, wie ihr seht, funktioniert das System offensichtlich doch. Wir nehmen alles zurück, was wir gesagt haben. Also schaut euch das mal an. Wir werden das nachher im Forum auch verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ah, da war... Oha! Habt das gehört? Da war nochmal ein ganz heftiger Ausschlag. So, ich mach den Schwachsinn. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass irgendwo gerade was passiert ist. Aber das Schlimme an der Geschichte ist, eigentlich passiert jede Minute, jeden Tag, jede Stunde etwas Furchtbares auf der Welt, was auch viele Menschen betrifft und nicht nur vielleicht 10, 20 oder 50. Und eigentlich müssen diese Ausschläge oder diese großen Ausschläge irgendwie ständig kommen. Genau. Hm. Abschließend vielleicht nochmal, wir werden nochmal irgendwann vielleicht ein bisschen intensiver uns mit den einzelnen Aspekten, nämlich Hellsehen und all diesen Dingen beschäftigen, nochmal als einen letzten Gedankengang, bevor wir dann vielleicht das Thema der Woche schließen, da kommen wir auf etwas zurück, was wir in der Folge 4 schon vorgestellt haben, nämlich die $1 Million Paranormal Challenge von James Randi. Also wenn das wirklich funktionieren würde und wenn es also wirklich Belege für solche außersinnlichen Phänomene gäbe, dann könnte jeder, der in der Lage ist, etwas Außersinnliches wahrzunehmen, die Zukunft vorherzusagen oder Dinge so zu beeinflussen, auch das würde ja gehen, bei James Randi die $1 Million kassieren können. Ja, also auch das nochmal so als Gedankenspiel, wenn das alles klappen würde, dann hätte bestimmt schon jemand die $1 Million kassiert. Ja, Alexa, haben wir wieder viel Potenzial für weitere Folgen, um da einzelne Aspekte weiter herauszustreichen. Aber ich denke, wir belassen es mal dabei und lösen jetzt mal auf, wie viel Prozent unseres Potenzial oder unseres Gehirnpotenzials wir tatsächlich nutzen. Denn darum ging es ja in der Story der Woche, ne? Genau. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann klär uns doch mal darüber auf, wie viel Prozent unseres Gehirnpotenzials wir nutzen oder auch nicht. Ja, also im Großen und Ganzen ist das natürlich nicht so, wie ich es vorhin geschildert habe. Wenn man sich mal moderne Untersuchungsmethoden anschaut, wie zum Beispiel die Positronenemissionstomographie, also PET, dann sieht man natürlich ganz klar, dass sämtliche Hirnregionen in uns aktiv sind, wenn auch nicht, und das ist ganz entscheidend, alle zur gleichen Zeit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Genauso wenig können wir zum Beispiel sämtliche Muskeln in unserem Körper gleichzeitig anspannen. Richtig ist allerdings, dass in Anführungsstrichen nur etwa 10% der 10 Milliarden Neuronen mit Denkprozessen beschäftigt sind. Die restlichen Nervenzellen liegen allerdings mitnichten brach, sondern steuern einfach die vegetativen Funktionen zum Beispiel. Also die Vorstellung, dass mehr Hirnaktivität gleichbedeutend ist mit besserem oder umfangreicherem Denken, ist irrig. Ja, das ist leider so. Und als Psychologe, der ja auch mit der Wahrnehmungspsychologie beschäftigt war, ist es natürlich so, wenn ich mir die Ohren zuhalte und nur mit den Augen arbeite, dann ist der visuelle Kortex natürlich hochgradig aktiv. Und wenn ich keine auditiven Signale bekomme, dann ist der auditive Bereich im Gehirn halt ein bisschen weniger aktiv. Und umgedreht, wenn ich mir die Augen zuhalte oder mich nur auf das Gehör konzentriere, wechselt dann wieder der Fokus der Aufmerksamkeit im Gehirn. Ihr kennt vielleicht die Grafiken von diesen PET-Scans, was Alexa gerade ja schon gestellt hat, wo dann bestimmte Bereiche rot markiert sind oder heller werden des Gehirns. Und dann sagt man, da ist also jetzt eine gesteigerte Gehirnaktivität. Heißt einfach nur, dass da die Neuronen mehr feuern als in anderen Bereichen. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Gehirn natürlich klar aufgeteilt ist. Vielleicht können wir über das Gehirn des Menschen auch nochmal eine Folge machen. Das ist furchtbar, was wir hier machen. Wir teasen euch immer an, aber das kommt uns auch gerade. Wir können nochmal eine Folge über Wahrnehmung irgendwann mal machen. Das ist bestimmt auch ganz spannend. Ja, also gut. Also hat euch Alexa, um mal wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, einen Hoax heute mal wieder unterbejubelt. Und jeder, der Hoffnung hat und sagt, ich mache jetzt irgendwelche Mind-Trainings und werde dann viel leistungsfähiger. Natürlich kann man die Leistungsfähigkeit steigern, aber man wird wahrscheinlich genau den gleichen Prozentsatz an Neuronen im Gehirn nutzen, wie man das vorher auch getan hat. Man nutzt sie wahrscheinlich nur anders. Und vielleicht die Verbindungen zwischen den Neuronen, da sind die Forscher im Moment dabei, das so zu untersuchen, dass vielleicht die Anzahl der Querverbindungen unter den Neuronen und wie die zusammenhängen, einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Aber da ist man, glaube ich, noch nicht so ganz weit in den Studien. Da wird die Zukunft noch mehr zeigen. Time will tell. Time will tell, ganz genau. Ja, apropos Time. Wir haben, glaube ich, unsere Sendezeit so schon wieder fast ausgeschöpft, die wir uns gesetzt haben. Ich möchte die Folge, wie so oft, damit wenden zu sagen, loggt euch in unser Forum ein, registriert euch dort. Jetzt ist es unser eigenes Forum. Wir ziehen jetzt auch so schnell nicht mehr um. Das Ding läuft stabil. Diejenigen, die registriert waren, die mussten sich jetzt ja noch einmal mit an das neue Forum gewöhnen. Passiert so schnell nicht wieder. Ihr könnt uns gerne Feedback geben unter info@huxilla.de. Da könnt ihr uns eine Mail schicken mit Ideen, Anregungen, wer sich in die Forum registrieren will. Und dazu fordern wir euch jetzt mal wieder auch auf, schickt uns doch durchaus auch mal eine Audiodatei, wenn ihr das mögt, und gebt ein Statement ab oder stellt uns eine Frage, die wir behandeln können im skeptischen Podcast. Und wir spielen das mit Sicherheit ein. Wenn das nicht zu lang ist, machen wir das gerne und das wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen beleben. Ja, wir haben jetzt noch zwei Sendungen, bevor wir in die Sommerpause gehen. Jetzt müsste ich eigentlich aus dem Soundboard so ein Oh einspielen. aber seid beruhigt, wir gehen zwar in Sommerpause, wir werden aber danach definitiv weitermachen und wir haben uns schon die ein oder andere Überraschung für die Sommerpause ausgedacht. Ich sag mal so, der ein oder andere, der etwas älter ist, kennt vielleicht noch den Sommerwunschfilm im ZDF. Mehr verrate ich noch nicht, damit würde ich euch erstmal so ein bisschen anteasen. Das heißt, in der Zeit, in der wir nicht da sind, so könnt ihr ein bisschen aktiv werden und die weitere Zukunft von Huxilla beeinflussen und vielleicht noch so ein bisschen, um euch so ein bisschen anzufüttern und euch bei der Stange zu halten, kann ich schon mal sagen, dass wir noch eine weitere Überraschung auf der Pfanne haben. Da können wir noch nicht so ganz sagen, wann wir das machen und wann wir das veröffentlichen und was wir veröffentlichen, aber da kommt noch was ganz außer der Reihe und also Huxilla bleibt lebendig und Huxilla wird sich weiterentwickeln und das ist einfach nur so die Message, die wir euch mitgeben möchten und ja, Alexa, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Genau. Genau und mit dem Hinweis, trinkt viel bei der Hitze und natürlich mein Motto, immer schön skeptisch bleiben, würde ich sagen, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Huxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.